Erster, wenn du wirklich auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und alle seine Gebote, die ich dir heute gebe, sorgfältig befolgst, dann wird der Herr, dein Gott, dich über alle Völker der Erde erheben. Zweiter, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, werden all diese Segnungen über dich kommen und sich in deinem Leben erfüllen. Dritter, du wirst in der Stadt gesegnet sein und auch auf dem Feld. Vierter, gesegnet sind deine Kinder, deine Ernte und die Jungen deiner Tiere, wie Kälber und Lämmer. Fünfter, gesegnet sind dein Korb und deine Backschüssel. Sechster, du wirst gesegnet sein, wenn du kommst, und gesegnet, wenn du gehst. Siebter, der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir besiegen, sie werden auf einem Weg angreifen, aber auf sieben Wegen vor dir fliehen. Achter, der Herr wird Segen in deine Vorratshäuser und auf alles legen, was du tust, und er wird dich in dem Land segnen, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Neunter, der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich machen, wie er es dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und nach seinen Wegen lebst. Zehnter, dann werden alle Völker der Erde sehen, dass du zum Herrn gehörst, und sie werden sich vor dir fürchten. Elfter, der Herr wird dir dann viele Kinder, viel Vieh und reiche Ernten in dem Land geben, das er deinen Vätern mit einem Eid versprochen hat. Zwölfter, der Herr wird seinen reichen Himmelsschatz für dich öffnen, um deinem Land zur richtigen Zeit Regen zu geben und alles zu segnen, was du tust, so dass du vielen Völkern leihen kannst, aber selbst nie leihen musst. Dreizehnter, der Herr wird dich zum Anführer machen und nicht zum Nachzügler, du wirst immer aufsteigen und nie sinken, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebe, und sie befolgst. 14. Du darfst von allem, was ich dir heute befehle, weder nach rechts noch nach links abweichen, um anderen Göttern zu folgen und ihnen zu dienen. 15. Wenn du aber der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst und seine Gebote und Regeln, die ich dir heute gebe, nicht genau befolgst, dann werden all diese Flüche über dich kommen und sich in deinem Leben erfüllen. 16. Verflucht bist du in der Stadt und verflucht auf dem Feld. 17. Verflucht sind dein Korb und deine Backschüssel. 18. Verflucht sind deine Kinder, deine Ernte und die Jungen deiner Tiere, wie Kälber und Lämmer. 19. Verflucht bist du, wenn du kommst, und verflucht, wenn du gehst. 20. Der Herr wird Fluch, Verwirrung und Unglück über alles senden, was du tust, bis du schnell vernichtet und zerstört bist, weil du Böses getan und mich verlassen hast. 21. Der Herr wird die Pest über dich bringen, bis sie dich aus dem Land vertilgt hat, in das du gehst, um es zu besitzen. 22. Der Herr wird dich mit Krankheiten wie Schwindsucht, Fieber, Entzündung und Hitze schlagen, auch mit Trockenheit und Pflanzenkrankheiten, diese werden dich verfolgen, bis du vernichtet bist. 23. Der Himmel über dir wird wie Bronze sein und der Boden unter dir wie Eisen. 24. Der Herr wird den Regen für dein Land in Staub und Sand verwandeln, diese werden vom Himmel auf dich fallen, bis du vernichtet bist. 25. Der Herr wird dich vor deinen Feinden besiegen, du wirst auf einem Weg gegen sie ziehen, aber auf sieben Wegen vor ihnen fliehen. So wirst du für alle Königreiche der Erde ein abschreckendes Beispiel sein. 26. Deine Leichen werden den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren zum Fressen dienen, und niemand wird sie verscheuchen. 27. Der Herr wird dich mit unheilbaren Krankheiten schlagen, wie den Geschwüren Ägyptens, mit Pestbeulen, Krätze und Grind. 28. Der Herr wird dich mit Wahnsinn, Blindheit und Verwirrung des Geistes schlagen. 29. Du wirst am hellen Mittag herumtasten wie ein Blinder im Dunkeln und bei allem, was du tust, kein Glück haben, du wirst ständig unterdrückt und beraubt werden, ohne dass dir jemand hilft. 30. Du wirst eine Frau heiraten, aber ein anderer Mann wird mit ihr schlafen, du baust ein Haus, aber du wirst nicht darin wohnen, du pflanzt einen Weinberg, aber du wirst seine Früchte nicht ernten. 31. Dein Ochse wird vor deinen Augen geschlachtet, aber du bekommst nichts davon zu essen, dein Esel wird dir geraubt und kehrt nie zurück, deine Schafe werden deinen Feinden gegeben, und niemand hilft dir. 32. Deine Söhne und Töchter werden einem fremden Volk als Sklaven übergeben, du wirst es sehen und dich nach ihnen sehnen, aber du kannst nichts dagegen tun. 33. Die Ernte deines Landes und alles, was du hart erarbeitet hast, wird ein Volk essen, das du nicht kennst, und du wirst ständig unterdrückt und misshandelt werden. 34. Du wirst wahnsinnig werden, wenn du siehst, was deine Augen erleben müssen. 35. Der Herr wird dich an Knien und Oberschenkeln mit schlimmen, unheilbaren Geschwüren schlagen, die sich von der Fußsohle bis zum Kopf ausbreiten. 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du einsetzen wirst, zu einem Volk führen, das dir und deinen Vätern unbekannt war, dort wirst du andere Götter aus Holz und Stein verehren. 37. Du wirst bei allen Völkern, zu denen der Herr dich führt, ein Grund für Entsetzen, Spott und Hohn sein. 38. Du wirst viel Samen auf das Feld bringen, aber wenig ernten, denn die Heuschrecken werden alles fressen. 39. Du wirst Weinberge pflanzen und bearbeiten, aber du wirst keinen Wein trinken oder lagern können, denn Würmer werden ihn zerstören. 40. Du wirst überall in deinem Land Olivenbäume haben, aber du kannst dich nicht mit Öl salben, denn deine Oliven werden abfallen. 41. Du wirst Söhne und Töchter bekommen, aber sie werden nicht bei dir bleiben, denn sie werden in Gefangenschaft gehen. 42. Alle deine Bäume und deine Ernte werden von Ungeziefer befallen. 43. Der Fremde, der bei dir lebt, wird immer mächtiger werden, während es mit dir immer weiter bergab geht. 44. Er wird dir Geld leihen, aber du wirst ihm nichts leihen können, er wird der Anführer sein, und du wirst der Nachzügler sein. 45. All diese Flüche werden über dich kommen, dich verfolgen und sich in deinem Leben erfüllen, bis du vernichtet bist, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht und seine Gebote und Regeln, die er dir gab, nicht befolgt hast. 46. Sie werden für immer ein Zeichen und ein Wunder für dich und deine Nachkommen sein. 47. Weil du dem Herrn, deinem Gott, trotz deines Überflusses nicht mit Freude und von Herzen gedient hast, 48. Dann wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich sendet, in Hunger, Durst, Nacktheit und großem Mangel dienen müssen, und er wird dir ein eisernes Joch auf den Hals legen, bis er dich vernichtet hat. 49. Der Herr wird ein Volk von weit her, vom Ende der Erde, gegen dich bringen, das wie ein Adler herbeifliegt und dessen Sprache du nicht verstehst. 50. Es wird ein Volk mit hartem Gesicht sein, das keine Achtung vor alten Menschen hat und kein Mitleid mit Kindern zeigt. 51. Dieses Volk wird die Jungen deines Viehs und die Ernte deines Landes verzehren, bis du vernichtet bist, es wird dir nichts von Getreide, Wein und Öl, von Kälbern und Lämmern übrig lassen, bis es dich zerstört hat. 52. Es wird dich in all deinen Städten belagern, bis deine hohen und starken Mauern, denen du vertraust, in deinem ganzen Land fallen. Es wird dich in allen deinen Städten belagern, überall in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. 53. In der großen Not und Bedrängnis, die dein Feind über dich bringt, wirst du deine eigenen Kinder essen, das Fleisch deiner Söhne und Töchter, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. 54. Selbst der zarteste und verwöhnteste Mann unter euch wird seinem Bruder, seiner Frau und seinen übrigen Kindern gegenüber neidisch sein. 55. Er wird keinem von ihnen etwas vom Fleisch seiner Kinder geben, das er isst, weil ihm in der Not und Bedrängnis, die der Feind in deinen Städten verursacht, nichts anderes übrig bleibt. 56. Auch die zarteste und verwöhnteste Frau unter euch, die nie versucht hat, ihren Fuß auf den Boden zu setzen, wird ihrem Mann, ihrem Sohn oder ihrer Tochter gegenüber neidisch sein. 57. Sie wird ihnen die Nachgeburt neiden, die aus ihrem Körper kommt. Und die Kinder, die sie gebiert, denn wegen des Mangels an allem wird sie diese heimlich essen, in der Not und Bedrängnis, die dein Feind in deinen Städten verursacht. 58. Wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen, die in diesem Buch geschrieben stehen, indem du den glorreichen und furchtbaren Namen des Herrn, deines Gottes, fürchtest. 59. Dann wird der Herr über dich und deine Nachkommen außergewöhnliche Plagen bringen, schwere und lang anhaltende Plagen sowie schlimme und dauerhafte Krankheiten. 60. Er wird alle Krankheiten Ägyptens, vor denen du dich fürchtest, wieder über dich bringen, so dass sie an dir haften bleiben. 61. Außerdem wird der Herr alle Arten von Krankheiten und Plagen über dich bringen, die nicht in diesem Gesetzbuch stehen, bis du vernichtet bist. 62. Obwohl ihr vorher so zahlreich wie die Sterne am Himmel wart, werden nur wenige von euch übrig bleiben, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast. 63. Und wie der Herr sich vorher freute, euch glücklich und zahlreich zu machen, so wird er sich dann freuen, euch zu zerstören und zu vernichten, so dass ihr aus dem Land gerissen werdet, in das du gehst, um es zu besitzen. 64. Der Herr wird dich unter alle Völker von einem Ende der Erde zum anderen zerstreuen, dort wirst du anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren, Göttern aus Holz und Stein. 65. Unter diesen Völkern wirst du keine Ruhe finden und keinen Ort haben, an dem du dich ausruhen kannst. Stattdessen wird der Herr dir dort ein ängstliches Herz, Augen voller Sehnsucht und eine mutlose Seele geben. 66. Dein Leben wird dir wie an einem Faden hängen, du wirst Tag und Nacht zittern und dich nie deines Lebens sicher fühlen. 67. Am Morgen wirst du denken, wäre es doch schon Abend, und am Abend, wäre es doch schon Morgen, wegen der Angst, die dein Herz erfüllt, und wegen dessen, was deine Augen sehen müssen. 68. Der Herr wird dich mit Schiffen wieder nach Ägypten zurückbringen, auf dem Weg, von dem ich dir sagte, du sollst ihn nie wieder sehen. Dort werdet ihr euren Feinden als Sklaven und Sklavinnen zum Verkauf angeboten, aber niemand wird euch kaufen wollen. 69. Dies sind die Worte des Bundes, den Mose im Auftrag des Herrn mit den Israeliten im Land Moab schloss, zusätzlich zu dem Bund, den er am Horeb mit ihnen schloss.